Was? Wer zum Teufel ist das? Das ist der Chef zum Koch, ey, ja. Das ist der Chef, Koch, check. Das frisst oder stirbt, Type. Ich komm rein wie ein bunter Blumenstrauß und bring ein bisschen Pep in den scheiß Untersuchungsraum. Chef untersucht sich aus, untersucht nur Frauen. Chef macht keinen Stress, doch spult sich auf. Ist cool und gut gelaunt und du bist down mit meiner Crew und gutem Sound. Oder buch mich aus, auch wenn's dir nicht passt. Doch Chef ist doch, bleib da und sprich flack und gib dein Scheiß auf euch Striche. Kommt mit mehr als nur ein Tape wie Quick Cut. Steppt am Set und stellt sich seinem Schicksal. Check sich ein Stiff an, check sich ne Bitch an. Handle das bis fast, Chef the Magnet lang. Und ihr fragt euch, was? Wer zum Teufel ist das? Das ist der Chef zum Koch, ey ja. Das ist der Chef, Koch, West, Ost. Das ganze Land ruft was? Wer zum Teufel ist das? Das ist der Chef zum Koch, ey ja. Das ist der Chef, Koch, West, Ost. Friss oder stirb, Type. Ich mach Party wie am 11. September. Party im Flieger, Party im World Trade Center. Auf allen Kanälen, Überraschung. Diese Party wird's nur einmal geben, also kommt lieber mal rum. Pop dein Piece oder Scope, bewegt dein Arsch zum Beat, wenn er pumpt. Chaosloge zieht seine Trumpf, Chef Koch zieht seine Runden. Fliegt um euch rum und sagt euch, euer Rap zieht mich nach unten. Riesiger Stumpfsinn, ich weiß nicht, du als Rap, ich ihn erfunden. Doch, checkst du's nicht, Chef bringt Rap zurück. Denn er hat ihn geschluckt wie ein Acid Trip und spuckt Feuer wie die Gaps der Crips. Und ihr fragt euch, was? Wer zum Teufel ist das? Das ist der Chef zum Koch, ey ja. Das ist der Chef, Koch, West, Ost. Das ganze Land ruft was? Wer zum Teufel ist das? Das ist der Chef zum Koch, ey ja. Das ist der Chef, Koch, West, Ost. Friss oder stirbt, Typ. Ich ändere die Szene wie 97 mein Haarschnitt. Rap ist Kunst, auf vollkommen guter in Deutschland vermarktet. Ich bring euch ne Flak in eure Häuser mit Garten. Halt euch mein Scheiß vor die Nase, da, live von der Straße. Ey, ich bin für euren Scheiß nicht zu haben. Für das goldene Leben in einer seifigen Blase. Dafür bin ich mir einfach zu schade. Ich meine, ich weiß, was ich habe. Bleib bei meinen Leisten und meister das Chaos. Friss oder stirb, endlich was Wahres. Produzenten und MCs gehen baden. Halte dich fest, es sprengt den Rahmen. Typis, ihr habt gewartet, jetzt bin ich endlich da. THEFKO, TH. Ihr kennt meinen Namen, Chef Koch, also fragt nicht was. Wer zum Teufel ist das? Das ist der Chef zum Koch, ey ja. Das ist der Chef Koch, West, Ost. Das ganze Land ruft was? Wer zum Teufel ist das? Das ist der Chef zum Koch, ey ja. Das ist der Chef Koch, West, Ost. Friss oder stirb, Typ. Was? Wer zum Teufel ist das? Das ist der Chef zum Koch, ey ja. Das ist der Chef, Koch, West, Ost. Das ganze Land ruft was? Wer zum Teufel ist das? Das ist der Chef zum Koch, ey ja. Das ist der Chef, Koch, West, Ost. Friss oder stirb, Typ. Habt das gemerkt? Yeah, das ist Chef Koch. Friss oder stirb, Motherficker. Haha, Ground Zero, DJ Beat. Yeah, komm. Yeah, ihr kennt meinen Namen. THEFKOC. Mikrofon check, what? Bitch, komm zum Chefkoch, trink von dem Sekt da, vergiss deinen Ex-Mann, jeder von meiner Clique gibt's dir besser. Glaub mir mal, diese Kombo, ihr fickt all die Rapper. Zu heiß die beiden, du weißt es, 90% da draußen sind scheiße. Ihr rennt mit ner Kette rum und denkt, ihr seid Ghetto, ich rauch euch in der Pfeife. Ich grab das Mic und ihr seid ruhig wie ein Stein. Junge, ich klopf die Lines und deine Crew geht von allein. Ich crash in die Cypher, wenn ich rap, zieh Streifen wie ne Can von einem Writer. Sprech Gat wie ein Sniper, komm schon. Jiggy Chef und der Nigger von der Loge. KR ist der Shit, yo. Clips dein Licht aus, egal wer du bist, ich komm und spit und gib ein Fick drauf. Time for some action. Junge, du battlest mich, battle nicht, weil dein Bruder Rapper ist. Kindchen, dein Shit hier ist lächerlich. Mann, ich will woanders hin, ganz woanders hin. Doch merk, für jeden Bitch-Move, da kriegst du die Quittung. Mein Kind, bleib cool, bevor du noch scheiß tust. Ich blas dich aus dem Rahmen und yo, alles gut. Meine Augen sind groß und blutrot, jetzt rennt die davon. Michael Chef, jetzt im Geschäft, Flossen hoch, was ist los? Ich fick Rap tot mit Kondo. Meine Texte sind deutsch wie Kartoffeln mit Rotkohl. Und ich kicke wie Blutsport, ein Rufmord versuchst, doch ich schieb dir meinen Fuß im Brustkorb. Buh. Kotze weiß, wir haben noch mehr Wut. Wir schreien dir ins Ohr mit nem langen Plastikrohr. Du fällst in Ohnmacht, wir drehen den Strom ab. Zwei giftige Kobras, ruf lieber den Notarzt. Ihr kennt uns, denn wir kommen keine Rettung. Wenn wir es bitten, gehen unsere Fans in Deckung. Horrorszenarien, Hand an der Gang. Chef steht direkt vor dir und dreht sich einen Blunt. Ich lege das Feuer, Mike und Chef sind zu krank. La la la la la la la la. Yeah, was los? Mike und Chef sind zu krank. La la la la la la la la. Ladies and Gentlemen, nach Einblick 1 und 2 ist die Zeit reif für die Nummer 3. KL ist back im Geschäft mit Raps im Gepäck. Templetainment Roots. Flows sind so fresh, so wie Co-Cats. Oh, erst was los jetzt, ist nur eine kleine Bass. Kurzer Prozess, hol den Thron weg. Oh, fresh, was los jetzt, tausend Mann im Hintergrund. Flows sind so fresh, so wie Co-Cats. Oh, erst was los jetzt, ist nur eine kleine Bass. Kurzer Prozess, hol den Thron weg. Oh, fresh, was los jetzt, tausend Mann im Hintergrund. Verstärkung, denn du bist der Erste. Lauf um dein Leben wie ein missbrauchtes Mädchen. Sag meinen Namen und du hast tausend Probleme. Ich schlag einen Haken und du liegst im Mausoleum. Trag deinen Sarg zum Satan und verkauf deine Seele. Ich rap mit dem Herz eines Löwen. Ich werde euch töten mit dem Werkzeug des Bösen. Scher dich zum Teufel, was? Es gibt nie wieder Frieden. Der Erste von euch kann's gerne bezeugen. Ich werde mich mit Fäusten und spiel keine Spielchen. Ich spiel dir das Lied vom Tod. Das Risiko auf diesem Niveau ist viel zu hoch. Niemand wird Beef mit dieser Familie, Punkt. Yo, Stressbro, a.k.a. AKA the fifth of all, AKA within the spike back, Sonic Blue, AKA KAA. KL blow back, oh yeah, so fresh. Parts sind so fett wie der Arsch von Lopez. Chaos, no shit, Tempotainment. Einblick 3, was ganz, ganz Großes. Mach Beef und check this up. Die Loge hat mehr, mehr Beats, Raps und Cuts. Die Loge hat mehr, mehr viel Sex und Stuff. Den Chef zum Kopf, zu viel andere Ex sind. Fuck, fuck, ja, Junge, wir catchen die Krone. Besetzen den Thron, checken die Kohle. Battle dich hoch, und Cap ist so, ne. KL, keiner hat Stress mit der Loge. Flows sind so fresh, so wie Co-Pads. Oh, erst was los jetzt, ist nur ne kleine Bass. Kurzer Prozess, hol den Thron weg. Oh, fresh, was los jetzt, tausend Mann im Hintergrund. Flows sind so fresh, so wie Co-Pads. Oh, erst was los jetzt, ist nur ne kleine Bass. Kurzer Prozess, hol den Thron weg. Oh, fresh, was los jetzt, tausend Mann im Hintergrund. Yeah, Mob ist One hier. Also ihr kleinen Mistkinder, das ist Chefkoch-Mixtape. Wenn ihr wissen wollt, wie man Matt perfekt zubereitet, dann hört euch den Scheiß an. Yeah. Ja, ja, ja, ja, ja, gib acht, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. 10, das Spiel hat gerade begonnen. Ich schnür meine Stiefel, pack meine Sachen, lade die Gun. Geh zu meinem Wagen, check Karte und dran. 9, starte den Wagen und fahr zu den Punk. Dein Arsch ist heute dran. Junge, Junge, warte nur ab, ich fahr durch die Stadt direkt zu dir und schlachte dich ab. Ich töte aus Hass, schwarz wie die Nacht. Parke meinen Wagen vor deinem Apartment und warte bis 8, 7, ich steig auf. 6, check die Get und geh rein in dein Haus. Bei dir brennt Licht, dein schlüpft dich gleich aus. Die Schwein schlitzt dich gleich auf. Ich freu mich schon auf 30 Stiche in deinen Bauch. 5, ich bin drin und seh dich schon. Dreh dich um, seh mich an, seh den Tod. 4, nur den Stich tief in den Nieren. Schrei laut, alle können's hören. Ich hab nicht viel zu verlieren, nur noch die Sache zu klären. 3, Stich ins Herz, für dich war's nur Spaß. Für mich ist es ernst, ich ziehe dich aus und zitiere deinen Bauch, ich wusste es. Früher oder später krieg ich es raus. Fick nie meine Frau. 2, ich hacke dich klein und packe dich ein. Trag dich zum Auto und mache mich ein. Trag dich ins Haus, mach das Licht aus. Muss mich beeilen, denn um 1 bezahlt meine Frau. Hi Schatz, bin... One, two, two, three, four, five, six, seven, seven, eight, nine. DJ P. Kein Stück. Ja, ich fang an zu schreiben. Nicht auf Papier, Mann, ich meißel es in Steine, um zu zeigen, dass ich hier war. Steck mein Revier ab, wie ein Hund mit seinem Herrchen auf Spaziergang. Ich bin und bleib hier, Mann. Ihr könnt viel sagen, viel reden, viel haten, euch auf den Kopf stellen und durch die Tür gehen. Doch es interessiert nicht, Mann, es ist mir einfach scheißegal. Wer von euch Wichsern rettet meinen Arsch? Wer? Es geht nur um mich und meine Familie. Kein Platz für dich und dich und jedes Hindernis und jede Hürde, die da kommen wird, nehme ich mit. Mann, ich weich kein Stück zurück. Kein Stück, kein Stück, kein Schritt, kein bisschen. Kein Stück, kein Schritt, kein bisschen. Kein Stück, niemand bleibt mich von dem Weg, kein bisschen. Kein Stück, kein Schritt. Kein Stück, kein Stück, kein Schritt, kein bisschen. Kein Stück, kein Schritt, kein bisschen. Kein Stück, niemand bleibt mich von dem Weg, kein bisschen. Kein Stück, kein Schritt. Kein Stück, kein Stück. Kein Stück, kein Stück. Kein Stück. Ich weiß, ihr redet hinter meinem Rücken. Vorne rum grinsen und hinten rum kommt nur Scheiße über eure Lippen. Mann, ich seid durch den Dritten. Ey, ich hab keinen Bock mehr auf euch Gags. Alle in die Tonne und dann weg, Mann, was soll ich mit so'm Dreck? Ich bin der King und ich fick deine Klick. Du Bitch, ey, du fickst allerhöchstens nur dich selbst. Du bist ein scheiß Köter, der nur bellt. Stell dich in meinen Weg, Mann, und du fällst. Ich weiß kein Stück zurück, ich halte groß wie ein Seemann auf den Wellen. Und keiner von euch Wichsern bringt mich von dem Weg, auf den ich geh. Kein Stück, Millimeter oder Schritt. Kein Stück, kein Stück, kein Schritt, kein bisschen. Kein Stück, kein Schritt, kein bisschen. Kein Stück, niemand bleibt mich von dem Weg, kein bisschen. Kein Stück, kein Schritt. Kein Stück, kein Stück, kein Schritt, kein bisschen. Kein Stück, kein Schritt, kein bisschen. Kein Stück, niemand bleibt mich von dem Weg, kein bisschen. Kein Stück, kein Schritt. Kein Stück, ich geh kein Stück zurück wie ein Vorwärtsgang. Kein Stück, ich geb ein Fick und hol den Lorbeerkranz. Und ihr schiebt noch mehr Hass, egal was die Mutterficker denken. Komm, lass die Mutterficker denken, was soll Mutterficker denken? Geh deine Mutter ficken, Gangster. Sie schmiert dir Butter auf dein Sandwich, Chef. Alter, ich will keine Mutter ficken, Gangster. Meine Mutter ist die Beste, Beste. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Mit Bo und Cheffe. Das hast du nicht erwartet, das Ground Zero Mixtape. Yo, Remix! Remix! Remix! Remix! Komm runter, okay. Nur damit du weißt, wer ich bin. Chefko, step on set und deine Cypher sind. Ich komm mit Mike, Finger, deinem Finger, bleib wo du bist. Ich nehm das Mike und nur ein Vierer zerreiß deine Klick. Junge, du musst wissen, Mann, ich gebe ein Fick. Komm in dein Club wie ne Bombe und jeder ist still. Sie haten mich, reden hinterm Rücken, reden nur Shit. Das ist das Ding, keiner von denen ist annähernd so dick. Komm runter, ich sag's dir nochmal gechillt und ruhig. Es ist so, Mann, was ich machen will, das tu ich. Und stellt man sich in meinen Weg, dann tut es unter Umständen arg weh und blutet. Und du fragst dich nur, was geht mit ihm? Ich sag dir was, ich schieb'n Hass auf all die Gay MCs. Guck nicht um, das ganze Rap-Game ist deprimierend. Ihr Freaks seid real wie Britney Spears. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Yeah, 2004, TMPEL, Chaosloge. Check this out, yo. Wir sind keine Menschen, keine Menschen. Yo. A, B, C, A, Z, Ben, S, Chef Koch, bring deine ganze Armee. Sie wird abgesiegt, ihre Systeme sind machtlos. Atom, ein biochemischer Kampfstoff. A, B, C, A, Z, Ben, S, Chef Koch, bring deine ganze Armee. Sie wird abgesiegt, ihre Systeme sind machtlos. Atom, ein biochemischer Kampfstoff. Es ist das C wie Chef Chemie. Eine Ratte, ein Bastard aus dem Labor, ein Pestizid. Renn weg und flieh, such dir ein Versteck vor mir. Doch ich find dich und bring die Pest zu dir. Ich werd alles vernichten, alles vergiften. Wie eine Spritze, deine ganze Armee wird langsam ersticken. Nenn mich Agent Orange, das böse Projekt. Sieh her, ich komme wie Regen und bring elende Zerstörung wie Crack. Ich bin ein chemischer Satan, folge dem Regen aus Napalm. Du hast keine Wahl, ich segne dein Dasein, huh? Du betest den Papst an, doch ich löse deinen Fahrschein. Richtung Hölle und mach dir den Arsch heiß. Zählt eure letzten Tage, es naht das Ende der menschlichen Rasse nach 16 Takten. A, B, C, die letzte Schlacht, Chef Ben S und Asek, jetzt sprechen Waffen. A, B, C, A, Z, Ben, S, Chef Koch, bring deine ganze Armee. Sie wird abgesägt, ihre Systeme sind machtlos. Atoma, biochemischer Kampfstoff. A, B, C, A, Z, Ben, S, Chef Koch, bring deine ganze Armee. Sie wird abgesägt, ihre Systeme sind machtlos. Atoma, biochemischer Kampfstoff. Anti-Mensch, Alter. Der Anti-Mensch. Ha? Wer ist das? Bashir! Komm! Komm! Ansage Ost, mein Freund. Was ist da los, ha? Anti- DJ Pete. Ground Anti-Mensch. Zero. Ha? Anti-Alles. Ich bin der Anti-Shit. Anti-Mich. Anti-Dich. Anti-Faschist. Anti-Alles. Ich bin Anti. Alles, was du bist. Ich bin Anti. Alles, was es gibt, ich bin der Gegensatz, das Gegenteil, dagegen sein, jeden Tag gegen alles, Mann. Scheißegal was, einfach nur Kontra, für mich seid ihr alle einfach nur Opfer. Ich hab keinen Bock mehr, ich gründ die Anti-Welt. Ich bin der Anti-Held, Angus Sam im schwarzen Benz. Ich fick die ganze Welt, es ist mir scheißegal. Ich komm mit 100 Mann und speis Handeln in dein Lokal. Deine Mama hat dich damals schon vor mir gewarnt. Ich bin so Anti-Mann wie die Antifa dieser Stadt. Berlin, Berlin, ihr Punks, von hier bis Ibiza. Mütter bringt die Kinder nach Hause und schließt die Türen ab. Anti, einfach Anti, Anti, Anti, Anti, alle, Anti, Anti, Anti, der Anti, Anti, Anti, der Anti, Anti, Anti, Mensch, Anti, einfach Anti, Anti, Anti, alle, Anti, Anti, Anti, der Anti, Anti, Anti, Anti, Anti, Anti, ja, ich bin so anti kann man gar nicht sein. Ich bin schon anti geboren, ich find einfach alles scheiße. Ich kam aus meiner Mami mit nem schwarzen Tuch vorm Mund, mit der Aufschrift Hass und nem dicken Sack voll Steine. Diese Nacht war meine, wie die Nacht von den Punks am Marianenplatz am 1. Mai. Mann, ich bin depressiv und ich hab Desinteresse. Tret dich mit Füßen, gib einen Fick auf die Menschenrechte. Ich bin der Anti-Mensch, bin Anti-Menschen. Ich geh bis an die Grenzen, bis ans Ende. Ich geb ein Fick auf alles, was existiert. Stör deine Armee mit einer Kettensäge beim Exerzieren. Ich bin gegen den Nazi-Kult, den Irakkrieg und Anti-Ami und den Asi-Bush. Ich hab auf gar nichts Lust, Mann. Ich bin anti-cool, anti wie Search sein Anti-Groove. Anti, einfach Anti, Anti-Alle, Anti, Anti, Anti, der Anti, Anti, Anti, der Anti, Anti, Anti, Mensch, Anti, einfach Anti, Anti-Alle, Anti, Anti, Anti, der Anti, Anti, Anti, ich bin Anti, das Piss-Business. Was willst du? Lutsch aus meinem Schwanz die Pisse, Bitch. Ich bin Anti-Haftbeschichtet. Ich bin Anti dich, bevor ich dich kenn. Ich bin Anti dich und deine Fam, Junge. Ich bin Anti zu 100%. Hol dir ne Gang, weil ohne ne Gang bist du ne Nutte wie Tokyo Hotel. Und mit bist du ne Nutte mit Gang. Ey Nutte, ich zeig dir meinen Puller und poste die Welt. Guck mal, ich bin Anti und piss auf das Geld. Piss auf den Fame, piss auf die Fans. Ich pisse auf Rap, ich pisse auf alles, bis auf mich selbst. Mann, ich bin wie ich bin, ein scheiß Egoist. Alles für mich und das schnell. Ich brauch keine Liebe, auch keinen Frieden. Ich bin die Gegenwehr im Gegenverkehr ausgestiegen. Anti, bist einfach Anti, Anti, Anti, alle, Anti, alle, Anti, Anti, der Anti, Anti, Anti, der Anti, Anti, Anti, Mensch, Anti, einfach Anti, Anti, Anti, alle, Anti, Anti, Anti, der Anti, Anti, Anti, hier ist der Räudige von Team Räudig und ihr hört das Chefkoch-Mixtape 2012, ihr widerlichen Kackratten. Eure Welt ist ein Bunker. Wie soll's weitergehen, wenn's weitergeht? So viel Dreck auf den Schultern. Tausend Probleme, keine Lösung, keine. Eure Welt ist ein Bunker. Wie soll's weitergehen, wenn's weitergeht. So viel Dreck auf den Schultern. Tausend Probleme, keine Lösung, keine. Ich hab das Gefühl, ich komm nicht voran. Ich mache und tue, doch komm irgendwie nirgendwo an. Ich bin wie gefangen, wie im Boden verwurzelt gegen den Sogmann. Die scheiß Gravitation zieht mich runter. Alles passiert nur ganz langsam, wie unter Wasser. Ich sinke zum Grund und bin wie verankert. Um mich rum dreht sich's, doch ich steh still. Junge, die Welt dreht sich und ich dreh mich nicht mit. Ich bin wie in einer Blase, ich hör sie reden, doch versteh nicht, was sie sagen. Unwichtige Scheiße, viel zu viel unwichtige Scheiße. Leute stellen zu viele Fragen, man, mein Kopf ist wie aus Watte. Ich kann nicht mehr klar denken. Irgendwas hängt an mir, irgendwas bremst mich. Irgendwas zieht mich runter, ich fühl mich eingesperrt. Eure Welt ist ein Bunker, eure Welt ist ein Bunker. Wie soll's weitergehen, wenn's weitergeht? So viel Dreck auf den Schultern. Tausend Probleme, keine Lösung, keine. Eure Welt ist ein Bunker. Wie soll's weitergehen, wenn's weitergeht? So viel Dreck auf den Schultern. Tausend Probleme, keine Lösung, keine. Ich fühle mich angekettet, Mann, ich will weg von hier. Weg von dem ganzen Dreck, der um mich rum existiert. Doch ich komm nicht weg von hier, Mann, ich bin wie geknebelt. Es ist wie ein Verlies, die Türen sind wie verriegelt. Wie ein Buch mit 7 Siegeln, ich seh den Jungen in diesem Spiegel. Er weint, faltet die Hände und kniet nieder. Er fühlt sich kraftlos, leer und ausgebrannt. Alleine auf dem Schlachtfeld gegen ein Heer von 1000 Mann. Er sieht für sich kaum eine Chance, die Mannschaft spielt und er sitzt auf der Bank. Mann, er fühlt sich aufgehalten, schau ihn an, er will was sagen. Doch er kann nicht reden, er will gehen, doch kann die Beine nicht bewegen. Er ist wie gelähmt, wie im Käfig, die Kugel hängt am Fußgelenk. Ich sehe ein großes schwarzes Loch, wenn ich an die Zukunft denke. Wie soll's weitergehen, wenn's weitergeht? Nach einem Stein gleich der nächste, tausend Probleme, keine Lösung. Seine Welt ist ein Bunker. Wie soll's weitergehen, wenn's weitergeht? So viel Dreck auf seinen Schultern. Tausend Probleme, keine Lösung, keine. Seine Welt ist ein Bunker. Wie soll's weitergehen, wenn's weitergeht? So viel Dreck auf seinen Schultern. Tausend Probleme, keine Lösung, keine. Ich fühl mich am Boden, ich will nach oben. Ich tappe im Dunkeln ohne Fackel in einem langen Tunnel und weiß nicht, wohin der Weg mich bringt. Ohne Ruder und Segel, Junge, da hilft kein Wind. Ich beweg mich blind, ich will schreien, doch krieg keinen Ton raus. Mein Leben kommt mir vor wie ein Sprung aus einem Hochhaus. Alles rauscht an mir vorbei und dann schlag ich auf. Es geht schneller als du denkst und dann ist alles aus. Das ist Punkt 0, Ground Zero, Atze. Ich bin betrunken und rauch zu viel Weed und Haschisch. Ich fühl mich eingeschlossen wie ein Moabiter Knasti. Meine Welt besteht aus Beton und Hartz IV. Meine Welt ist ein Bunker. Wie soll's weitergehen, wenn's weitergeht? So viel Dreck auf meinen Schultern. Tausend Probleme, keine Lösung, keine. Meine Welt ist ein Bunker. Wie soll's weitergehen, wenn's weitergeht? So viel Dreck auf meinen Schultern. Tausend Probleme, keine Lösung, keine. Ey yo, yo Alter, hier. Drake, you Anti-Helden, wie auch immer, für Chefkoch. Wir sind hier total betrunken, gemeinsam. Chefkoch ist auch hier, ob ihr es glaubt oder nicht. Er ist auch total betrunken, wir sind total betrunken. Unfassbar. Oh mein Gott, sind wir betrunken. Aber zieht euch dieses scheiß Mixtape rein. Jägermeister Gag. Chefkoch, check. Tu's nicht, glaub mir, Homie, tu's nicht. Du wirst wie von einem Vogelschwarm von oben zugeschissen, wie vor einem Zug geschmissen. Und ja, ich hab nach deinem Gig in deinem Flur gepisst. Eine große runde Pfütze, Alter, such dir Unterstützung. Ich komm mit Gummiknüppeln und mach damit Party in deinem Apartment wie 100 Kids. Ich komm wie Russes Pit. Schluck ein Trip, stürm das Mädchen-Internat, Alter, und dann wird rumgefickt. Runter, Bitch, ich nehm das Mic und alles um mich splittert. Junge, fick mich an, ich komm über dich wie ein Gewitter. Hör den Donner, fühl den Blitz in deinem Hintern. Geh heim, du Spinner, grüß deine Olle und meine Kinder. Das ist ganz einfach, Alter, wenn der Kuchen spricht, dann haben die Krümel Pause. Geh von der Bühne, Clown, üb zu Hause. Hier ist nicht Platz für jeden, hier ist nur Platz für mich. Friss oder stirb, 2010, dann ist der Laden dicht. Yo, hier ist Max Stream, hier hört Chefkoch 2012, das Mixtape in dein Ey, guck ich bitte, splitte, splitte und splitte, bitte. Ich hab genug Munition für dich und deine ganze Clique. Ich komm aus nem anderen Viertel, ey. 20 hoch, ich komm von ganz da unten und geb es ganz da hoch. Ich geb ein Scheiß auf, was Leute so reden. Lass Leute reden eben gern über meinen deutschen Penis, ha? Was soll ich machen? Komm, sollen sie quatschen, weißt du, früher oder später kriegt eh jeder vor die Backen. This is Chefkoch, friss oder stirb. Rap ist ein Virus, ich bin der Wirt. Du bist verwirrt, Partner, mehr ist er nicht. Ich bring den Henker, das Urteil und den Richter mit. Komm zu Papa an Mittagstisch. Das ist alles einfach zu simpel. Rap und nicht eine Bestimmung. Ich geb weiter ein Fick und bin und bleib im Business. Brauch kein scheiß Image. Rap ist mein scheiß Image. Ich nehm scheiß Rapper auseinander. Fick ihr scheiß Image. Friss oder stirb. Nur der Stärkste überlebt. Du willst Competition, Nazi, Schnick, der nächste bitte. Wo ist der echte Shit? Erwachsen, Rap ist pubertär, wie die 6. Klasse. Berlin ist so Ghetto, jeder ist ne Gangster-Atze. Ich find's lächerlich, das ist nicht ernst zu nehmen. Das rettet mich, was ich im Fernsehen seh. Wo ist der echte Shit? Hier, Max Dream, Chef ist Shit. Überall gern gesehen in Berlin, wie ne Gästeliste. Und das Beste ist Beste. Du willst mir das Wasser reichen, ich hab die Gabe mit Sprache zu spielen wie kein anderer, Alter. Was willst du mich hier dissen? Ich bin nur ein scheiß Rapper. Doch Type, du bist wirklich beschissen. Und ich schüttel so ne Parts aus dem Arm wie ein Ass am Pokertisch. Nur kurz, damit ihr wisst, was Hochklass ist. Nur der Stärkste überlebt. Ich reiß alles ab in 12er, 16er Takt, Nazi. Du wirst ein Fan von mir, wie ich vom BFC. Weißensee, 11:20, Weißenseer Weg, ey. Ole, ole. Das Rap-Spiel wird zerdrückt. Berlin ist der Shit. Nord, Süd, Ost, West, ACL. Wir sind die Spitze. An dieser Stadt kommt niemand vorbei. Mein Berlin, weißt du, schaffst du's hier, schaffst du's überall. Die Saga geht weiter. CK, das Original, kommt in dein Lager und macht Drama, du Heide. Du kriegst Flatterbeine. Ich frag mich, was du willst. Ich geb ein Fick, das Mike splittert. Spürst du die Hitze, Type? Der Shit hier ist ein Stick-Up. Scheiß auf Rap, ich komm über den Beat wie ein Krieg. Alter, wir sind Berlin. Ihr seid nur Freaks. Weiter. Berlin's Killer, bestes Killer. Berlin's Killer, bestes Killer. Berlin's City, Rap-Shit-Killer. Okay, ihr Spinner, macht besser auf Schiller. Berlin's Killer, bestes Killer. Berlin's Killer, bestes Killer. Berlin's City, Rap-Shit-Killer. Okay, ihr Spinner, macht besser auf Schiller. Weißt du, Menschen erzählen entschieden zu viel. Stecken ihre Nasen in Sachen, die sie nix angehen. Mann, wen interessiert, was der Nachbar macht, hä? Kehr mal lieber vor deiner Tür, ey. Wie viel Leichen hast du im Keller? Begraben unter all dein scheiß Lügen. Komm, erzähl mal nicht, du bist doch selber nicht besser. Kaufst auch nur deine Semmel beim Bäcker. Du bist nur einer von diesen vielen nervigen Stressern. Du, Bruder, lass sie tun, was sie am besten können. Lass sie reden, lass sie haten. Es ist egal, was du machst, sie sind dagegen. Gegen alles, gegen jeden. Weißt du, Neid ist das Einzige, was ihnen bleibt. Sie sind allein, sie tun mir fast schon leid. Ja, sie haben's nicht leicht. Ich fang gleich an zu weinen, jetzt nur Spaß beiseite. Leute, ihr seid nicht meine Kragenweite. Temper, sag's ihnen, Alter. I can hear them. Weiter. Alter, sie hören nicht auf. Hauen vor die Schnauze, doch sie lernen nicht raus. Sie wollen nur eins, dich unten sehen. Na dann sollen sie kommen, was wollen sie unternehmen? Mich totquatschen, müsst mir Blut aus dem Ohr läuft. Soll ich mich totlachen? Ey, euch kann man nicht ernst nehmen wie Fernsehen. Ihr seid echt großartig. Bla bla bla hier, bla bla bla da. Sie sagen, die sagen das. Hocken wie Fliegen auf der Scheiße. Ein Haufen Fasasaga. Mann, es muss doch anstrengend sein. Die ganze Zeit Scheiße quatschen. Lügen, Gerüchte streuen, warum kümmert man sich nicht einfach um seine Sachen? Keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie einfach nur Langeweile. Sie kennen nichts anderes, weißt du, kleine Hunde bellen an der langen Leine. I can hear them, they're running their mouth again. It's sad though that some of them used to be friends. They talk the talk, but don't walk the walk. I do. That talk is cheap and they should mind their own. Statt auf mich zu hören, muss ich mit ansehen, wie du dich zerstörst. Was? Kriegst du mit, wie du dich entfernst? Du denkst, ich mach Spaß, nein, Schatz, das ist mein Ernst. Hör auf zu heulen und seh nicht an, seh mich an. Es hat auch keinen Sinn, sich gehen zu lassen. Scheiße passiert jeden Tag, ein Leben lang. Steck, mach dich stark und gewöhn dich dran. Seh's dir an, guck dir raus in diese Scheißwelt. Voller Hass, kalt, traurig und ein Scheißwert. Bitte, Schatz, begreife. Du lebst in einer Scheinwelt und wartest auf mein Held, wenn ich heimkehr. Wie? Warum auf diese schäbige Weise? Warum? Ich kenn den Sumpf, in den du dich fallen lässt. Denn ich kenn die Jungs, mit denen du dich einlässt. Und jedem von denen bedeutet dein Leben ein Scheißdreck. Also pass auf, bitte versteh, find dein Weg, leb dein Leben, Baby, wach auf. Verdammt, reg dich das auf, du bist eine Frau mit Verstand, zieh den Kopf aus dem Sand drauf. Mann. Und geh, erhobenen Hauptes und nehm es mit Würde. Mit Würde, lass die Tränen in der Birne, ich kenn dich als Kämpfer, die Löwe, die Schönste, Baby. Also geh und zeig Größe. Es geht so schnell, es ist ein Schmarrn. Ist es zu spät? Es liegt in deiner Hand. Alles wurde nicht. Zeit vergeht. Und jetzt fragst du dich, wer ist Freund, wer war? Entscheide dich. Es liegt in deiner Hand. Alles wurde nicht. Yo, alles gut, Engu wieder. Anbieten. Jägermeister Gang. Und der Chefkoch, ja, der bringt euch was zu Weihnachten, was in keinem Sack fehlen sollte, ja. Ihr versteht schon, was ich meine. Oder beziehungsweise unter keinem Baum fehlen sollte. Und zwar das Mixtape. Ja. Und wer was von Essen und von Musik versteht, der feiert Chefkoch sowieso. Bigger, dicker als jemals zuvor. Wir geben dir was wie Licker. Trink ein und geh auf den Floor. Egal ob Bitches, Licker, Kids, Player, Hater und Dog. Und decken sich unsere LP in den Stores. Keine Mädchen. Es gibt keine Konkurrenz, denn wir sind anders. Keiner setzt die Trends wie der Tempo. Ohne Worte. Nimm das Mic in die Hand und spuck. Zeig und beweis den ganzen Club. Rhymes, like, keine Mädchen. Es gibt keine Konkurrenz, denn wir sind anders. Keiner setzt die Trends wie der Tempel. Ohne Worte. Nimm das Mic in die Hand und spuck. Zeig und beweis den ganzen Club. Rhymes, like, hey, Chefkoch bringt sein Mixtape raus. Das hat den besten Titel. Das Mixtape, das wurde gemixt von dem besten DJ. Der DJ. Zieht euch das rein. Marvin Game. Hey, Baba 21, wa? Baba Music 21, immer noch, für immer. Moabit 21, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und Nummer 5. Du kommst, du gehst, du lebst, du stirbst, du isst, du trinkst, du denkst, du bist. Ein Traum, dein Kreis, dein Freund, dein Feind. Die Zeit, sie tickt, tick, tick. Du kommst, du gehst, verlierst, gewinnst. Ein Mann, ein Kind, ein Leben, kein Sinn. Ein Loch, ein Kreis, ein Ring. jeden Tag ein Déjà-vu. Jeden Tag, jedes Mal, jede Stadt, alles gleich. Jeder Tag wiederholt wie eine Show, wie eine Soap. Und ihr guckt, alles dreht sich wie ein Karussell. Das System legt dich lahm und macht die Taschen leer. Keine Kraft, alles aus, auf einmal platzt alles raus. Und du gibst einen Fick, nimmst jetzt auch den Knast in Kauf. Denn es geht um dein Leben, um die Kids, um die Frau. Und die Uhr tickt und der Wind bläst die Kerze aus. Scheißegal, wen du fragst, überall alles gleich. Gott verdammt, bitte sag mir, was sind das für Zeiten? Um dich rum wird es kalt, um dich rum nur Zerfall. Du willst raus, doch du kommst nicht raus aus diesem Teufelskreis. In den Staaten oder hier, von Irak bis Mosambik, jeder Tag programmiert. Täglich grüßt das Murmeltier und du hast keine Chance. Junge, was willst du machen? Das ist die Matrix und dein Dasein nur ein Programm. Du bist nur eine Zahl, eine Nummer auf dem Pass. Ob du lebst oder stirbst, interessiert doch kein Arsch. Und die Welt, in der du lebst, ist für dich wie ein Knast, wie ein Loch, wie eine schwarze Wolke über deinem Kopf. Jeder Schritt, den du gehst, bist du schon mal gegangen. Und du kommst und du gehst immer wieder an den Anfang. Mann, es ist wie ein Ring, wie eine CD, die springt. Wie ein Loop und der Loop und der Loop und der Loop. Du kommst, du gehst, du lebst, du stirbst, du isst, du trinkst, du denkst, du bist ein Traum, ein Kreis, dein Freund, ein Feind. Die Zeit, sie tickt, tick, tick. Du kommst, du gehst, verlierst, gewinnst. Ein Mann, ein Kind, ein Leben, kein Sinn. Ein Loch, ein Kreis, ein Ring. Jeden Tag ein Déjà-vu. Na na na na na na. Na na na na na na. Schon wieder. Na na na na na. Nochmal. Na na na na na na. Na na na na na. Shit. Auf dem letzten Platz, im letzten Helikopter, nächste Reihe, schreie, schwer Verletzte beim Doktor. Explosion, kurze Ohnmacht, schütteln unsanft, neben uns stürzt einer von uns ab. Stinger Raketen, verkrampfte Finger zum Beten, unter uns brennt die Stadt, zerren Stimmen aus Geräten. Brüllen Befehle, schreien, verstummen, hab Glück, nur leicht an meinen Beinen verwundet. Die Schutzweste schabt an der Haut in meinem Nacken, verbrenn meine Hand am heißen Lauf meiner Waffe. Handschuhe löchrig, Finger fast schwarz, während der Heli schlingernd durch die Nacht rast. Kämpfe toben, Panzerwagen kriechen durch verbrannte Straßen. Geht nur durch die Hand zu atmen. Schwarzer Rauch steigt auf in Säulen. Kampfjets, Angriff, Bomben heulen. Die Schützen zielen nur auf glühende Punkte. Die Menschen symbolisieren dort unten und mähen sie weg mit deinem Druck auf den Abzug. Letzter Tagebucheintrag des Nachtflugs. Der Krieg aus dem Fernsehen, der Krieg aus den armen Ländern, heute kommt er nach Hause. Er war im Osten, im Süden, in rostroten Wüsten. Nun ist er zu uns gelaufen, der Krieg aus dem Fernsehen. Der Krieg aus den armen Ländern, heute kommt er nach Hause. Er war im Osten, im Süden, in rostroten Wüsten. Nun ist er zu uns gelaufen. Check. Jetzt ist er da, dein Krieg aus dem Fernseher. Das Ziel wird anvisiert durch das Fernrohr. Der Finger ist am Abzug, ein Druck auf einen Knopf. Und dein dickes Projektil bohrt sich neben dir durch einen Kopf. Schock, Tränen, Schreie, Verzweiflung, Sirenen, Helis kreisen, MGs salven, Leuchtspurmunition zieht Streifen. Explosionen, schwarze Wolken, hinter uns ein Tal voll Leichen. Dieser Krieg frisst uns auf, guck, er kommt zurück nach Haus. Friss oder stirb, ihre Soldaten rücken aus. Die Frontlinie brennt und die Antwort vom Feind kommt vehement. Bomben regen, mein Volk weint, die Chance sinkt und der Hass steigt. Ich lauf meine letzten Meter über den zerbombten Asphalt. Angstschweiß, es gibt kein Zurück, Jungs. Mit der Bombe um den Bauch auf den Stützpunkt drückt und... Doch du merkst nichts davon, für dich ist Frieden. Du sitzt in dein Zimmer und guckst MTV. Menschen fliehen und Menschen sterben. In so vielen Ländern können sie froh sein, wenn sie 16 werden. Spanien, Italien, Frankreich ist im Krieg. Deutschland, Dänemark, Großbritannien ist im Krieg. Irak, Afghanistan ist im Krieg. USA, Israel ist im Krieg. Sie beschießen uns und wir beschießen sie. Seit ich auf dieser Erde bin, ist es hier ein Kriegsgebiet. Kannst du mich verstehen? Man hat sein Land verlassen und jetzt ist man nur einer von einer Million Asylanten. Opfer der Politik, es ist Krieg. Noch triffst dich nicht wirklich, doch glaub mir Bruder, es passiert. Das ist kein Spiel, kein Spaß, das hier ist wahr. Das ist Krieg, verdammt, Type, denk darüber nach. Es ist Krieg, es ist Krieg. Ihr wollt's nicht wahrhaben, doch es passiert. Die ganze Welt in Flammen. Hörst du nicht? Die Sirenen, die Raketen und es explodiert. Es ist Krieg, es ist Krieg. Ihr wollt's nicht wahrhaben, doch es passiert. Die ganze Welt in Flammen. Hörst du nicht? Die Sirenen, die Raketen und es explodiert. Es ist Krieg. Ich weiß nicht, ob ihr's nicht wahrhaben wollt, doch es ist Krieg. Guck hin, Mann, es passiert. Die Bundeswehr marschiert, der USA hinterher. Es explodiert, doch es trifft Kirchenhäuser und Kindergärten. Das ist nicht fair, das ist der reine Wahnsinn. Bombenregen gegen Steinehagel und sie schreiben falsche Zahlen. Wie viel gefallene Soldaten sind's wirklich? Wie viel Zivilisten, wie viel Väter, Mütter, Kinder haben sie getötet? Und ist alles für Öl, Süßwasser, Drogen und Land. Mann, es ist Krieg, verdammt, und ihr hängt auf dem Sofa ab. Solange er dich nicht trifft, ist es okay, ha? Doch wenn er dann bei dir ist, ist es zu spät, Mann, es ist Krieg. Im Grunde seit die Menschheit existiert, seit Jahr und Tag, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und er hört nicht auf, Arm gegen Reich, Schwarz gegen Weiß. Erst ist er kalt, dann ist er heiß und es geht weiter. Wer will ihn stoppen? Die Maschine rollt. Er verteidigt ihre Interessen und nicht die fürs Volk. Das ist kein Spiel, kein Spaß, das hier ist wahr. Mann, es ist Krieg, verdammt, Typ, denkt darüber nach. Es ist Krieg, ihr wollt's nicht wahrhaben, doch es passiert. Die ganze Welt in Flammen, hörst du nicht? Die Sirenen, die Raketen und es explodiert. Es ist Krieg, ihr wollt nicht wahrhaben, doch es passiert. Die ganze Welt in Flammen, hörst du nicht? Die Sirenen, die Raketen und es explodiert. Es ist Krieg, es ist Krieg, es ist Krieg. Es passiert, es passiert, es passiert. Hörst du nicht? Es explodiert. Yo, yo, yo, check das ab, hier ist der Plusmacher, Bordstein Wirtschaftslehre, Chef Koch, das Mixtape, check das ab, Mann, yo. Fernsehen, der tägliche Ekel, Ekel. Am präparierten Geschwätz, Ekel. Am verordneten Frohsinn, wie schreibt man Liebe? E-K-E-L. Unser täglich Mord, gib uns heute. Denn dein ist das Nichts. An die Lügen, die geglaubt werden, Ekel. An die Visagen der Macher gekerbt. Kampf um die Posten, stimmt Banknot. Geh ich durch Straßen, kauf fallen Gesichter. Mit dem Namen der Konsumschlacht. Armut ohne Würde, Armut ohne die Würde. Des Messers, des Schlagrings, der Faust. Hoffnung der Generation, erstickt im Blut. Feigheit, Dummheit und Hass. Gelächter aus toten Bäuchen, Heil Coca-Cola. Bereit für den Krieg. Sei dir sicher. Fickst du mit mir, fick ich mit dir auch. Chef Koch. Mit K.O. Flug, kleiner Front, um zu kämpfen. Such die Verstärkung, denn du bist der Erste. K.L.K.K.T.L. Manche Dinge sind grausam. Du musst es fühlen, um zu verstehen. Ich fall mit der Tür ins Haus und ihr seid gelähmt. Guck. Die Szene bleibt stehen, ich ignoriere das Game und roll wie ein Panzer über dein Label. Kaputt, keiner ist safe. Du willst ein Test, dann step mit deiner Armee. Doch sie wird zu Kleinholz zerlegt, wie abgesägt. Die Abrechnung, das schwarze Tape, da X. Ich bin ein Original. Bereit für den Krieg. Sei dir sicher. Fickst du mit mir, fick ich mit dir auch. Chef Gott. Mit K.O. Flug, deiner Front, um zu kämpfen. Verstärkung, denn du bist der Erste. K.L. K.L. Bring, hip, hop, rap. Yeah, K.L. sonst nix. Ja, ja, ja. Es ging kein Battle, denn ihr Faggots seid nicht auf dem Level wie der Tempel. Tempel, Hangman, dort komm, es ist KL, Chaos, Loge, Mutter. Kein Battle, zu keiner Zeit, niemals, ihr Fische, es ist der Tempel, KL, ja? KL, keine Menschen. Check das! 2004! Ja! Ground Zero! Zwischen Himmel und Hölle, ohne Blut in den Adern, auf Suche nach Nahrung. Kein Mensch mehr, pure Ekstase, ruf deine Mama, KL tut's und flutet dein Lager. Die Crew dieses Jahres, die Klick des Jahrhunderts, gib einen Fick, entert das Biss und dein Schiff geht bald unter. Erblicke ein Wunder, ein Übermensch, den Homo Superior, Junge, ein richtiges Kunstwerk. Nicht zu verwunden, ich fühle rein gar nichts. Der nächste Schritt der Evolution im Krieg mit der Matrix. Spüre die KL, spüre ihren Atem, sieh sie dir an, diese Soldaten sind keine Menschen. Chaosloge, keine Mensch, die Zeit endet. K-L-K-M, unaufhaltsam, das Chaos nimmt jetzt Gestalt an. K-L-K-M, Chaosloge, keine Mensch, die Zeit endet. K-L-K-M, unaufhaltsam, das Chaos nimmt jetzt Gestalt an. Ich zieh den Abzug, bam, bam, bam. Zieh den Abzug, wie ne Pump. Zieh den Abzug und dreh durch. Zieh den Abzug, gib mir ne Knarre, Alter. Und ich zieh den Abzug, bam, bam, bam. Mann, ich dreh durch. Und anstatt von Fuffis oder Honi schmeiß ich Gläser durch den Club. Was ist, Junge? Jeder trägt sein Frust. Und wir sind zu dritt, ich, der Neger und mein Bub. Also ca. 40 Gläser sind kaputt. Obst, doch es muss raus, sonst zerleg ich deinen Club, Junge. Pack, pack, pack, pack. Alter, mir steht die Kacke bis hier und ich bin nicht alleine, frage mal ihn. Kommt, rastet aus, gib ein Fick rauf, flip aus. Rauch den Spliffer auf, Trick aus, jetzt wird gebounced. Komm, raste aus, spiel dir ne Bombe um Bauch. Renn in den Club und mach den Mantel dort auf. Buh! Haha, war nur Spaß. Komm, zieh den Abzug, wie ne Pump. Zieh den Abzug und dreh durch. Zieh den Abzug, gib mir ne klare, Alter, und ich zieh den Abzug. Bam, bam, bam. Zieh den Abzug, wie ne Pump. Zieh den Abzug und dreh durch. Zieh den Abzug, gib mir ne klare, Alter, und ich zieh den Abzug. Bam, bam, bam. Was los da, ihr Vögel? Mike und Chef, hä? Sind alle schon ausgerastet? Ja, damit habt ihr nicht gerechnet, die gottverdammte Hurensöhne, hä? Berlin? Ich hab Koch. Weiß noch nicht mal, wie der Track heißt. Weiß nicht, Track. Zieh den Abzug vielleicht. Das ist Mike Fiction auf dem Mixtape von Jeff Koch, produziert von DJ Pete. Zieht euch den Scheiß rein, der Shit ballert euch alle weg, Alter. Yeah, Pete doch den Beat, komm. Ha, Ground Zero. Check das, Jeff Koch, Rap City Valley. Huh? Wer will mich bremsen? Wer? Ha, huh? Check das. Ja, was wollt ihr von mir wissen? Was? Ich bin 28 Jahre, 1,82 Meter und mir geht's beschissen. Geboren in Berlin-Mitte, aufgewachsen, Punk und Spitze. 11,20 zwischen BFC, Anazis, Punks und Fidschis. Es liegt auf der Hand wie Mische, es gibt keine Kampfetischen. Ich lass Snyder hinter mir, wie eine ganze Stadt in Trümmern. Ich scheiß auf Kompromisse, ich bin kompromisslos. Was willst du tun? Ich hol mir, was mir zusteht, wie der Fiskus. Ich scheiß auf deine Richtung und deine Meinung. Ich kenn nur meine, ich brenne dein Album mit einer Zeile. Alter, ich bin ein scheiß Ignorant. Ich hol das Titelblatt an diesem Tag. Zieht schwarz-rot-goldene Wolken übers Land. Du siehst es überall, es kommt über Nacht wie ein Überfall. Plötzlich ist Schwung in dem Hühnerstall. Gib mir die Würfel, das Glück ist mit mir, mein Junge. Das ist Chef Koch, zurück in der Note. Wer will mich bremsen? Du wirst mich nicht bremsen. All dein Hass und dein Neid werde ich wie ein Gewicht stemmen. Es macht dich härter und stärker resistent. Du wirst mich nicht bremsen. Nicht mich, ey. Du wirst mich nicht bremsen. All dein Hass und dein Neid werde ich wie ein Gewicht stemmen. Es macht dich härter und stärker resistent. Du wirst mich nicht bremsen. Nicht mich, ey. Ich häng auf der Party draußen im Army-Outfit, schwarzen Adidas und was zu rauchen. Arzt, glaub mir, Mann, die Szene ist mir scheißegal. Du willst Beef, es ist wie A36 sagt. Hier ist nichts mit Einzelkampf. Berlin ist meine Stadt, hier bin ich groß geworden. Ostseite, 11,20, Alter, komm, hoch die Faust. Mann, ich will hoch hinaus, hoch hinaus. Neubaublocks in Hohenschönhausen, wo ich damals auf den Treppen saß, um Dope zu rauchen. Dope zu kaufen, gab's drüben im Asylantenheim. Bei den schlecht gelaunten Vietnamesen für einen Dumpingpreis. Die erste Heines, für eine Handvoll Kleingeld. Und so ging es weiter, Alter, Teile, Pilze, weiß es. Doch die Welt dreht sich, guck, wo ich jetzt steh. Guck mit dem Mic auf der Bühne und dem Pass für'n Backstage. Du hast mich ausgelacht, du hast nicht dran geglaubt. Jetzt bin ich draußen, wer will mich bremsen? Wer von euch hält mich auf? Wer? Du wirst mich nicht bremsen. All dein Hass und dein Neid werde ich wie ein Gewicht stemmen. Es macht dich härter und stärker resistent. Du wirst mich nicht bremsen. Nicht mich, ey. Du wirst mich nicht bremsen. All dein Hass und dein Neid werde ich wie ein Gewicht stemmen. Es macht dich härter und stärker resistent. Du wirst mich nicht bremsen. Nicht mich, mir ist egal, was Leute draußen so denken, wie ich dich kenne. Ich halte meinen Traum in meinen Händen und laufe durch Wände. Wer will mich bremsen? Ich geh meinen Weg geradeaus, bis er endet. Und wenn er endet, dann ist Sense. Und ich kann auch nichts dran ändern, weißt du? Ich geb einfach nur mein Bestes, ich will kein Vorbild sein. Ich bin Chefarzt, ein Berliner Original. Wie Pommes und Curry, Kindle und Schulle, Atze und Kalle. Verkauf mein Album auf der Straße aus einer schwarzen Tasche. Komm und kauf es, komm, komm und kauf es. Puff es zu Hause und bumst dabei deine Frau. Type, weißt du was, ich scheiß auf Beef. Scheiße, ich hatte reichlich davon, ich bin überm Fleischer groß geworden. Große C17. Du wirst mich nicht bremsen. All dein Hass und dein Neid werde ich wie ein Gewicht stemmen. Es macht dich härter und stärker resistent. Du wirst mich nicht bremsen. Nicht mich, ey. Du wirst mich nicht bremsen. All dein Hass und dein Neid werde ich wie ein Gewicht stemmen. Es macht dich härter und stärker resistent. Du wirst mich nicht bremsen. Nicht mich, ey. Nie śmigamy w pantoflach, tylko w dobrych skokach. Bo ucieczka to dobra opcja, nawet w drobnych kłopotach. I od lat poruszam się po mieście w sneakersach. Choć najbliżsi proszą, żebym przestał wreszcie spieprzać. A mnie wiesz, zjada pewnie strach, bo nie chcę odpowiadać za kogoś więcej niż ja sam. Odpalam wrotki, to ten Piotruś pan, co nie chce byś dorosły, zapomnij. Nigdy nie będę pracownikiem miesiąca. Prędzej się powi zniknie, ty chyba niech schątam. Nie będziesz oglądał w nowych Air Force'ach. Ich lauf vor der Wahrheit weg, sie ist hinter mir und will mich ficken, noch arschgeleckt. Nutte, du wirst mich nicht kriegen, niemals. Nicht in diesem Leben voller Lügen und Betrüger. Ich bin ein falscher Puffi, ich bezahle meine Schulden mit einem falschen Puffi. Selbst wenn du die schönste Frau der Welt wärst, fick ich lieber die falsche Muschi, ey. Ich will von dir nichts wissen, jedes Mal wenn ich dich sehe, geht's mir beschissen. Also muss ich vor dir weglaufen wie vor Bitches. Lass mich in Ruhe, du bist nicht von Nachsuche. Don't let no fear take control, there ain't no problem you can solve. You gotta be strong, gotta be strong. No matter how much alcohol, no matter how much weed you smoke. You gotta face it. Dwie ćwicz moki i wiedźmy, to jest Szefko w mixtape DJ Spin, Smagaraz, Grand Zero Studio. Sprawdzę naszego ziomka w Berlin. Dziwko! Ko, ko, ko, ko. oh, oh. Shabrock, Shabrock, hast du nicht gesehen, mein Freund? Jules, Jules, Don Rizzo, Dürre Schiffbeck, Chef of Gore. Jules, Jules, hast du nicht gesehen, mein Freund? Shabrock, Shabrock, klopf dein Arsch, mach doch mal, also was? Wir kommen rein wie ein Panzer, Zufriedensdemo, wie ein Anschlag, ein Panzer, wie Torpedos. Vergiss die Front, spiel mit Lego. Geh nach Haus, warte bis wir kommen, trainier dein Ego. Nenn es die Begegnung, geh die PD holen. Chef Koch, Joe Lesbo, der Tempel, Ground Zero. Das Durchbrechen der Festung ist zwecklos. Probier es, ein Battle ist zwecklos. Probier es. Du willst spielen, okay, wir spielen mit. Sei dir sicher, was du spielst und das du spielen willst, weil das Spiel viel mehr als ein Spiel ist. Und yo, wir spielen hier mehr als ein Spiel, bitch. Bitch, laisse-moi te faire une suggestion, ok? Grave bien nos seuls, nos phonèmes au seul rayon de phénomène. Ah, quoi? Ah, tout jamais, beau chef ici, du jamais vu. Ni rien, cousin, t'as pas déjà vu. Oh. Encore, trouve méloman, tous orbités. Encore, ils vont se bouiller arbitrer. Hey, j'm'articule, très tenu, accentué, ne hausse pas ma clavicule. Fils, c'est HP d'office représenté en double portrait, zéro boule. Le slogan, c'est Coran, gars, c'est Corda, chef, c'est Corda. Shabrock, Shabrock, hast du nicht gesehen, mein Freund? Jules, Jules, Gore! Dans le réseau, de recherche avec chef en Gore! Jules, Jules, hast du nicht gesehen, mein Freund? Shabrock, Shabrock, klopf dein Arsch, mach doch mal, also wach! Pour la stupomanie, adhération. Ici c'est modération. Kiff mon ami, stiff mon ami. Un DJ, deux MC, si maintiennent la garde, pis mon ami. Encore une bonne hausse et température. Vu qu'on tombe, bon des tympans ici. Temporisé, SK t'as pas des claques. C'est des backfoots, t'es qui disent. Schau, wir sind zurück. Legen mein nach wie ein pausibles Gesicht. Bewegen mein Arsch wie Hydraulik unterm Sitz. Bewegen dein Arsch wie Blaulicht im Bezirk. Junge, lauf und mach dich frisch. Wir setzen einen drauf, klopfen's nochmal. Encore! Brechen euren rostigen Stahl. Encore! Lassen euch einfach keine Wahl. Encore! Und macht's noch und nochmal. Shabrock, Shabrock, hast du nicht gesehen, mein Freund? Jules, Jules, Gore! Dans le réseau, de recherche avec chef encore! Jules, Jules, hast du nicht gesehen, mein Freund? Shabrock, Shabrock, klopf dein Arsch, mach doch mal, also wach! Hast du nicht gesehen, mein Freund? Hast du nicht gesehen, mein Freund? Hast du nicht gesehen, mein Freund? Hast du nicht gesehen? Yo, yo, yo, what's up, Romano le stick, frère, chef, co, la famille, Paris, Berlin, yeah, yeah, yeah, cause slow, je bébé, yeah, mixtape, chef, co, coming soon, poto, ça va être lourd, frère, ici, okay, la famille, aïe, aïe, aïe, aïe. Après cette barre d'Altrac, comme ces gosses de l'an 2000, ils tapaient juste après avoir pétale Startac. J'entends des Starbucks sont dans la jalousie, c'est par la tâche, on se par la niane, on se par la PAC. J'ai trop de paros dans mes fouilles. Mec, je suis cerné par les douilles, tu parles où je m'en bats les couilles. Appelle tout bip qui me tacle le cœur mlou. Ouais, je suis en manque d'oxygène, ma rancœur roue. La rue c'est triste, quand ça vire au drame. Je regarde ce mec qui est mort juste pour son téléphone haut de gamme. Dans la street, y'a pas de paramètres, je pars comme remède. D'un coup pareil là, on finit par te la mettre. Pour décompresser, je vais au studio dans les environs. Je parle de ma vie, je m'en fous ce que les gens diront. Ouais, un peu drôle, j'embellis les pensées. Je l'ai pas vu venir, je crois que j'ai des bouts avant de poser. Au retour, je me trouve dans le drôme avec un gars froid. Dire aux gens, mec, vas-y, barre-toi là. J'arrive en bas de mon bloc, il est 9h tapante. Quand je monte chez moi, ma meuf me dit, bébé, je crois que je suis en clope. Obligé de passer cette fois soirée sous vodka. Je suis dans mon lit, je constate que tous mes pas partent en cas. J'étais dans l'ambiance, quand soudain dans la nuit, mes soucis ont passé un coup de fil à madame insomnie. Mes poings en l'air, j'étais en train d'apprécier une fille. Mec, la suis un veloudin, on met des shit piss on track. My R.O. L-O-F-M-R-Y-O-T-H-E-R. K-O-C-H-L, Mac. Ich laufe mein weißes Sneakers über schwarzen Beton. Es ist kalt, die Wolken hängen tief, Berlin wartet auf Sonne. Ich lass mich wärmen von einer Flasche voll Wodka und mach mir an der Ecke im Backup mit Ockler. Ich kenn meine Stadt von der anderen Seite, anders als du sie kennst. Anders als ich wohnst, du bist und die Tourist denkt. Anders als deine Welt, Mann, das ist meine Welt. Junge, von der Hand in den Mund, hier, heute und jetzt. Ich hab nicht wirklich viel zu verlieren, jetzt oder nie. Und recorde mein Shit bei DJ P in Ground Zero. Hänge mein Kids auf den Streets rum, rauch Weed und ertränk mein Schmerz in Wodka, Martini und Vino. Junge, King Pizza und Pillen, was willst du erzählen? Die Welt ist ein Puff und das Leben ist nur ne Bitch mit zwei dicken Titten, Alter, und ich gebe ein Frick. Steck mein Schwanz in die Darm und dann kriegt sie es richtig, das ist es. Alles ist scheiße, alles was mir bleibt ist schreiben. Und ich schreibe und mache mein Album von Frankreich bis Deutschland. Ihr Bitches, sagt mir, wer gehört auf die scheiß Titelseite der Zeitung? Mais pour en l'air, j'étais en train d'apprécier le film. Mec, lass mich hören, wenn du down mit dem Shit bist. Und sag mein Name, R-O M-A-N-O F-M-R, ja, T-H E-N-K-O-T-H-L, Mac, Chef Kuh, Romano, K-L, F-M-R, Biatch, friss oder stirb, 2008, zurück in der Nutte, Ground Zero, DJ Beat, Berlin, Paris, what, sag mein Name. Yo, this is Hack One, Brotherhood Digital Berlin. Maximum Respekt geht raus an meinen Mann Chefkoch, frisst oder stirbt, you know? Und jetzt haben wir Winter und Chef packt nochmal einen rauf mit seinem Mixtape. Also, seid dabei, genießt es. Peace. What? Chaos Loge, baby. FMR. FMR. JP, stress mich nicht. Ne stress pas. Check das. Gut ça. Ouais. Hein? Zurück in den Nutte. Yeah. KL, yo. FM. Yo. Stress mich nicht. Ne stress pas. Ich steh unter Druck und es wird nicht lustig, wenn ich explodiere. Donc ne stress pas. Stress mich nicht. Mais si me roule, on a un coup de pression. Tu peux mourir pour un billet. Stress mich nicht. Ne stress pas. Ich steh unter Druck und es wird nicht lustig, wenn ich explodiere. Donc ne stress pas. Stress mich nicht. C'est la pression, elle nous fait perdre la raison. J'ai trop de son prêt. Comme ce mec et béton en ont pris. Qu'a pris 10 enfers avec juste l'allure du complice. Innocent dans mes faits et gestes. Donc je lâche, mène sur piste dans ce film. J'apparais sur le 10. On balance ensemble toute cette rage qui nous domine. Remballe ton utopie, les soucis nous poussent au crime. Frère, tu connais le nom de l'équipe, c'est éphémère. Sans trop pas, la pression nous a pris en otage. Yeah. Ich bin nicht stressend, schieb mein Hals aufs System. Und deswegen schmeiß ich am ersten Mal Steine auf deine Mercedes. Guck, die Scheibe, sie splittert, keiner versteht es. Und mal sehen, wo wir hinkommen, wenn der Scheiß sich so weiterentwickelt, huh? Alles steht unter Druck, Stress da, Stress hier. Junge, Stress im Club nach 6 Bier. Stress in der Bahn, Stress auf den Straßen, Stress im Irak, überall Stress, Alter, leck mich am Arsch. Stress mich nicht, nur stressbar. Ich steh unter Druck und es wird nicht lustig, wenn ich explodiere. Donc nur stressbar. Stress mich nicht. Mais souci me roule, on a un coup de pression. Tu peux mourir pour un billet. Stress mich nicht. Me stress pas. Ich steh unter Druck und es wird nicht lustig, wenn ich explodiere. Donc me stress pas. Stress mich nicht. Encaissez la pression, elle nous fait perdre la raison. J'avoue que je me trouve en état de stress, comme mon cerveau a des fissures. J'ai encore toute ma tête, donc je vais pas jouer les difficiles. L'analyse c'est Alzheimer, on le met dans la musique. À force de tout garder pour soi, la phobie peut rendre amnésique. Toujours un truc à faire en deux, encore une urgence inutile. Un rendez-vous bidon à l'autre extrémité de la ville. La grisaille, rien qu'on court, rien qu'on tape des cavalcades. Le manque de temps nous omnibule. Ça tarde plus à être aimable. Passe nos vies à esquiver la putain de pack et les balances. Les contrôleurs avec talent et de la nonchalance. Tous sont prêts. À la baraque, une descente, c'est les rushtimes. Ici, un petit bâtard. Qu'à soutenir sa langue. Mais qu'est-ce tu veux, y'a tant de flics stupides. C'est la machine contre le peuple. Folie destructrice. Un homicide, j'ai me tiré. Après le génocide, le grand amour et l'amitié. Tu pousses au suicide. Stress mich nicht. Me stresse pas. Ich steh unter Druck und es tut nicht lustig, wenn ich explodiere. Donc me stresse pas. Stress mich nicht. Mais souci me roule, on a un coup de pression. Tu peux mourir pour un billet. Stress mich nicht. Me stresse pas. Ich steh unter Druck und es wird nicht lustig, wenn ich explodiere. Donc me stresse pas. Stress mich nicht. Encaissez la pression, elle nous fait perdre la raison. Ihr hört A636. Ballert euch das Mixtape von Chefkoch rein, Mann. Bis zum Nasenbluten. Das ist der Tempel, Mike, Pete und Bennett. Asek und Cheffe kennt keine Grenzen. Das ist der Tempel, was schreit die Menge? Das ist der Tempel, ihr seid keine Menschen. Das ist der Tempel, Mike, Pete und Bennett. Badass. Asek und Cheffe kennt keine Grenzen. Das ist der Tempel. Was schreit die Menge? Das ist der Tempel. Ihr seid keine Menschen. Der Tempel ist fam, fam ist alles, was bleibt. Alles. Einer für alle, alle für ein. Schnall es und schweig. Schwuchtel, kralle dir ein. Und du hast uns alle am Hals, alles nur Neid. Der Tempel ist Macht, der Tempel ist Kraft. Der Tempel ist mehr als du denkst, doch du denkst nicht nach. Senk deinen Kopf und steck ihn in Sand. Junge, der Tempel ist und bleibt die letzte Instanz. Merk dir den Namen: KL, www.tempeltainment.com. Mike Fiction, Azek, Ben S und der Koch. DJ Pete, der Tempel ist Boss. Platte für Platte und das Game wird getoppt, motherfucker. Das ist der Tempel, Mike, Pete und Bennis. Asek und Cheffe kennt keine Grenzen. Das ist der Tempel, was schreit die Menge? Das ist der Tempel, ihr seid keine Menschen. Das ist der Tempel, Mike, Pete und Bennis. Asek und Cheffe kennt keine Grenzen. Das ist der Tempel, was schreit die Menge? Das ist der Tempel, ihr seid keine Menschen. Ja, ja. Komm, komm, vermehr. KL, KL, ja. Ich komm nicht weg von diesem Scheißdreck. Mann, ich erstick an diesem Scheißdreck. Ich geb ein Blick auf diese Scheißwelt. Guck da raus, sag mir, was du siehst. Nix, denn du Bitch siehst nur dich und dein Scheißgeld. Du siehst nur das, was du sehen willst. Du hörst nur das, was du hören willst. Deine Gesellschaft zerstört Kids. Deine Gesellschaft zerstört mich. Und was mich zerstört, zerstör ich. J'ai vu le monde avec les yeux d'amour. Et il est crade à la télé. J'ai vu des guerres, j'ai vu des corps. J'ai vu que la vie est pâle. J'ai vu que dans la street. Et c'est hardcore. J'ai vu du sang, j'ai vu des larmes. J'ai vu du street. Dans la banlieue nord, ici on a les nerfs et pas l'humeur. On a eu tort, on te sa mère, on tape ta terre, mais on gueule pour nos morts. Au moins style à l'ancienne, toujours hostile à la racine. On parle les tailles, toutes ces lois qu'on nous enseigne. Si tu voyais tout ce qu'on voit, t'ouvrirais plus les yeux. J'en perds la vie me violait de moi et la pluie. Elles auraient tes cheveux et l'aime. Si tu voyais tout ce qu'on voit, t'ouvrirais plus les yeux. J'en perds la vie me violait de moi et la pluie. Elles auraient tes cheveux et l'aime. C'est parce que c'est non tout dit, c'est bien d'un tas, c'est parce que c'est une belle. Yeah, yeah. Chaos Lodge, right. Check that. Ninja, FMR, Romano, Scriber, Azek, Chef Cop, Paris, Berlin, Paris, un kilo, 75 nécessaire, 40, DJ P, Round Zero, motherfuckers. Temple Damon, check us. Save us to Zimbus. Chef Koch, Azek, T&A, Yo Les, wir sind gekommen um zu holen, wir sind gekommen um zu holen, was uns zusteht, was uns zusteht, was uns zusteht, T&A, yo, die neue Kollektion, check. Ich kämpfe ums Überleben, mein Leben, einen Sinn zu geben. Ich hab viel Scheiße gesehen und noch mehr Scheiße sollte mein Weg. Ich entscheide mich für die Freiheit und kämpf bis zum Tod. Teil mit meinen Homes das letzte Stück Brot. Ich spreche die Sprache der Straße, kein Bock lange zu warten. Ich fackel nicht lang, kill meine Feinde mit scharfen Waffen. Wenn es sein muss, geh ich bis ans Ende der Welt. Ich spuck auf dein Bling, Bitch, auf dein dreckiges Geld. Ich hab so einen Hals und ich spreche die Sprache der Straße. Klemm dir deine Faxen, sonst platzt mir der Kragen. Wir Kids von der Straße kämpfen mit harten Bandagen. Bevor du bis zwei zählst, liegst du seit drei Tagen im Graben. Ich bin lediglich das, was ihr aus mir gemacht habt. Vom Struggeln gezeichnet und vom Leben gebracht. Mann, wir sind gestern gestorben und heute wiedergeboren. Wir sind die Kinder des Zorns und die Führer vom Mond. Wir sind gekommen, um zu holen, was uns zusteht. Wir sind hungrig, und wir verstehen keinen Spaß. Also verarsch uns nicht, denn wir kennen keine Gnade. Nein, wir kennen keine Gnade. Wir sind gekommen, um zu holen, was uns zusteht. Wir sind hungrig, und wir verstehen keinen Spaß. Also verarsch uns nicht, denn wir kennen keine Bar. Keiner Bar. Lève-toi et fais comme moi. Si ici ou bien là-bas, trouve un truc qui t'est cher. Va le chercher, va le chercher. Y'en a marre sur le CSEVER, on nous prenne pour le BSR. Fini, j'tire la tranche creuse comme un monstre sur du puni. Fini, et c'est fini. J'ai pas entendu leur sonner quand même, j'prends le devant. Pour lui sonner, j'vois que c'est comme mon devoir, moi. Vénère, j'tiens à préciser que ma colère n'a rien à voir avec ma couleur. C'est juste les gosses qui se fait faire comme toi. Retire le calor, chill, chill, je le sais comme. Bon, donne-moi direct ce que je recommande. J'ai pas le temps de faire des cours de commande. Franchement, de crête valeur. Je viens pas parler de couleurs. Tu croyais ça? Pas le cas. Mon son, bas son souche, des soucis. C'est ton gré, je prends mon bifèche, n'est qu'un. Je passe à ton verarsch und nicht, denn wir kennen keine Gnade. Nein, wir kennen keine Gnade. Wir sind gekommen, um zu holen, was uns zusteht. Wir sind hungrig, und wir verstehen keinen Spaß. Also verarsch uns nicht, denn wir kennen keine Bar. Keiner Bar, keiner Bar. Wir sind gekommen, um zu holen, was uns zusteht. Wir sind hungrig, wir kommen und holen uns den Kuchen. Versuch uns zu stoppen, steh auf und versuch. Doch wir stopfen dein Maul wie das Maul einer Hure. Wir kennen keine Gnade, wir kennen keine Erbarmen. Wir holen uns alles, bis gar nichts mehr da ist. Joe Lesbo, Chefkoch, Asek und der Rest der Tempelarmee. KL-Kartell, Chaosloge, die Saga geht weiter. Der Plan ist gemeistert, die Fahrbahn ist frei. Frag deine Karten im magischen Kreis. Doch sei dir sicher, wenn wir starten, ist alles vorbei. Alles vorbei. Keine Menschen, seh ein Wunder. Junge, diese Kombos, seh wie Kruppstein. Du kannst uns fronten, doch wir gehen nicht unter. Wir sind gekommen und nehmen uns unser jeden Klunker. Wir sind gekommen, um zu holen, was uns zusteht. Wir sind hungrig, und wir verstehen keinen Spaß. Also verarsch uns nicht, denn wir kennen keine Gnade. Nein, wir kennen keine Gnade. Wir sind gekommen, um zu holen, was uns zusteht. Wir sind hungrig, und wir verstehen keinen Spaß. Also verarsch uns nicht, denn wir kennen keine Bar. Keiner Bar. Keiner Bar. Das ganze Land ruft wach. Wer zum Teufel ist das? Das ist der Chef zum Koch. Ey, ja, ist es der Chef? Koch fest, aus Fritz oder Stück. Hab das gemerkt? Yeah, das ist Chef Koch. Friss oder stirb, Mutterficker. Haha, Ground Zero, DJ Beat.